Jakob Klein fiel aus allen Wolken. Ob er derjenige sei, wird er am Telefon gefragt, der bei Facebook Sympathie für Al-Qaida gezeigt habe. Klein, der seinen wirklichen Namen nicht im Radio hören will, war bis vor kurzem noch Bundeswehrsoldat und als solcher hatte er die Terrororganisation tatsächlich geliked, also gefällt mir geklickt. Eine Dummheit, wie er jetzt weiß. Keine Ahnung, war wahrscheinlich so aus einer Laune raus. Vielleicht mit Freunden gerade gewesen und dann irgendwie draufgeklickt, aber jetzt nicht so gezielt, weil ich jetzt irgendwie mich damit identifiziere. Zeigen, was man gut findet, ist bei Facebook ganz einfach. Viele Nutzer klicken täglich gefällt mir, oft ohne viel zu überlegen. Die neue Suche, so die Idee von Facebook, soll es Menschen mit gleichen Interessen einfacher machen, sich in dem sozialen Netzwerk zu finden. Doch diese Suche habe eben auch eine Kehrseite, sagt der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar, Facebook-Experte unter Deutschlands Landesdatenschützern. Die Möglichkeit, eben nicht nur jetzt nach dem Namen zu suchen, sondern eben auch nach ganz unterschiedlichen Parametern der Person, die eröffnet ja im Grunde den Weg zu einer privaten Rasterfahndung. Wenn man sein Profil auf US-amerikanisches Englisch umstellt, kann man die Suche seit wenigen Wochen auch in Deutschland nutzen. Fast 50 Merkmale lassen sich dabei kombinieren. Und so fanden sich bei Recherchen von NDR Info zahlreiche brisante Profile. Aktive Bundeswehrsoldaten, die offenbar ebenfalls Al-Qaida gut finden. Soldaten und Polizisten, die Sympathien für die NPD zeigen, für einen rechtsextremen Liedermacher oder rechte Zeitschriften. Deutsche Moslems, die den Heiligen Krieg unterstützen. Manche der Nutzer werden sich allerdings kaum mehr daran erinnern, wofür sie mal Sympathie gezeigt haben, meint Jo Barger von der Computerzeitschrift CT. Es kann natürlich dann auch irgendwelche Sachen ans Tageslicht spülen, die ich irgendwo in meinem Profil tief vergraben habe, wo ich überhaupt schon lange nicht mehr dran gedacht habe, wenn ich mal irgendwas Dummes geliked habe. Dinge, die missverständlich sein können, die können mit so einer Suchanfrage schnell ans Tageslicht kommen. Datenschützer Kaspar kann nur warnen. Bei den Einstellungen muss man darauf achten, dass man möglichst die restriktivsten Privatsphäre-Einstellungen wählt. Man muss seine gesamten Postings natürlich auch überprüfen, ob diese eben einen solchen Test standhalten, dass man sagen könnte, ich unterschreibe das auch heute noch. Ex-Soldat Jakob Klein tritt nun bald eine Lehrstelle an. Zunächst hatte der 20-Jährige Befürchtungen, dass sein künftiger Arbeitgeber von seiner vermeintlichen Sympathie für Al-Qaida erfahren könnte. Man kriegt das ja auch viel mit, dass die Firmen, größere Firmen vor allem, Azubis auch so über so Facebook-Account und so nicht ausspionieren, aber mal so betrachten. Und da hätte mir das, glaube ich, auch groß zum Verhängnis werden können. Al-Qaida fand Jakob Klein nie wirklich gut. Das gefällt mir für die Terrororganisation, hat er schnell entfernt und dabei geprüft, ob noch mehr Anstößiges von ihm zu finden ist. Künftig wird er deutlich vorsichtiger sein.